Die Kuhreiher können ungehindert im ganzen Haus herumfliegen und sich die bequemsten Stellen zum Nisten und Brüten aussuchen. Zuweilen lassen sie sich auf den breiten Rücken der Nilpferde nieder. Diesen Riesentieren ist es hier bestimmt so wohl wie in Afrika. Ein riesiger Boiler sorgt auch im Winter für warmes Wasser, aus dem sie alle 2 bis 4 Minuten blasend auftauchen. Kiboko und Hippa heißen die beiden Hippopotamus-Eltern, die mit erfreulicher Regelmäßigkeit ungefähr alle 2 Jahre ein allerliebstes Junges zur Welt bringen. Von Zürich aus finden die herangewachsenen Jungen später ihren Weg in alle Welt, sogar bis zurück nach Afrika und bis nach Indien. Es gibt bisher ganz wenige Menschen, die jemals eine Nilpferdgeburt beobachtet haben. Man kann sie an den Fingern beider Hände aufzählen. Denn die Geburt beim Hippopotamus erfolgt merkwürdigerweise unter Wasser und muss daher notwendig einen raschen Verlauf nehmen, damit das Junge nicht ertrinkt, wenn es nach nur 8-monatiger Tragzeit aus der Mutter ausschlüpft. Aus eigener Kraft muss das etwa 30 Kilogramm schwere Neugeborene so rasch als möglich an die Oberfläche strampeln, um den ersten entscheidenden Atemzug zu tun. Und dann muss es zum Saugen wieder in die Tiefe tauchen, wo die Mutter auf der Flanke liegend es erwartet. Im gefahrvollen Freileben haben es die Krokodile auf diese zarten Nilpferdkinder abgesehen. Das war schon vor Jahrtausenden den alten Ägyptern bekannt, welche diese Szene in großartigen Reliefs zur Darstellung gebracht haben. Hier im Zoo kann die Hippomutter in absoluter Sicherheit ihr Junges zur Welt bringen und völlig ungefährdet großziehen. Übrigens ist dieses rhythmische Klatschen ein sehr bezeichnendes Geräusch. Es stammt vom Bullen und wird mit dem borstigen Schwanz erzeugt, wenn das gewichtige Familienoberhaupt wieder einmal deutlich machen will, dass das Hippopotamusgehege ausschließlich ihm und seiner Familie gehört. In der Verhaltensforschung nennt man das Territoriumsmarkierung, das heißt Kenntlichmachen des eigenen Grund und Bodens, eben des Territoriums. Der Nilpferdbulle bedient sich dazu einer geruchlichen Methode, indem er körpereigene Duftstoffe, Kot und Harn, mit einer propellerartigen Schwanzbewegung in die Gegend versprüht. Dabei entsteht dieses seltsame Geräusch.